Hot-Standby, Datenanalyse, Querformat im Dunkeln. Ausgelesen wirkt deine Textur wie eine Raubkopie aus Licht, Quadraten und dem Schein, den du nach außen präsentierst. Dein kostbares Innen bewahre.